die goldene Abendsonne. Sandet ihr den letzten Schein, letzten Schein. Zogen ein, zwei Kanoniere in ein kleines Städtchen ein. Zogen ein, zwei Kanoniere in ein kleines Städtchen ein. Ein Bauer, ja, ein Bauer, arm und klein, und die beiden Kanoniere kehrten bei dem Bauer ein. Und die beiden Kanoniere kehrten bei dem Bauer ein. Und am anderen Tag früh morgens, bei der Sonne, Kerzenschein, zogen die zwei Kanoniere weiter in die Welt hinein. Zogen die zwei Kanoniere weiter in die Welt hinein.